Wahlen der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt Gegenstände, mit denen sich Wissenschaft und Leute befassen, gesellschaftliche, ökonomische, vor denen hat, ich sage mal, die Gesellschaft inklusive der Wissenschaft in ihr gar keine so rechte Ahnung. Zu solchen Gegenständen gehören so Sachen wie der Wert, was das eigentlich ist. Da gibt es ungefähr 23 volkswirtschaftliche Erklärungsansätze, alle widersprechen sich. Wird sogar behauptet, es gebe ihn eigentlich gar nicht. Dazu gehören so sehr unlustige Sachen für die Leute, wie das, was der Marx mal analysiert hat als tendenzieller Fall der Profitrate. Da gibt es noch so einiges mehr, was in der Gesellschaft sehr vehement seine Wirkung entfaltet, wo aber keiner so recht weiß, was es eigentlich ist oder sich mit befasst. Moral gehört dazu nicht. Die hat nämlich das Lustige an sich, dass sie sowas ist wie ja, das geistige Leben des ganzen Volkes. Jeder kennt sie. Jeder praktiziert sie. Und jeder praktiziert das, was ich jetzt mal vorab schon nenne, ich komme später noch darauf zurück, wie das geht, praktiziert das moralische Denken. Auch in der Wissenschaft ganz dicken Platz. Die Philosophen, die fragen, ob sich Moral rational begründen lässt. Ob sich also rational begründen lässt, von dem von vornherein feststeht, dass sie alle für gut halten, dass sie sie für verantwortlich halten und in der Suche nach der Begründung sind sie schon ziemlich lange zugange, über 200 Jahre und regelmäßig scheitern sie auch daran, sagen sie manchmal selber. Die Soziologen sind da ganz vorn dran. Die wissen von ihrer Funktion, eh ein Lieblingsthema der Soziologen. Die ist nämlich eine ganz wunderbare Sache, die sorgt nämlich dafür, dass die Leute die Normen der Gesellschaft verinnerlichen. Und das sorgt für die Förderung der Akzeptanz der Normen, darüber für die Stabilität der Gesellschaft. Und deshalb wird die Moral von den Soziologen schwer geschätzt und regelmäßig fordern sie sogar mehr von ihr. Ja, dann haben wir noch die Pfarrer, bei denen ist die Sache ziemlich einfach. Die predigen die nämlich einfach. Nur ein wenig eine Ausnahme ist die Literatur. Die bietet die Moral zum Genuss in allen möglichen Varianten. Und sie ist eine Spanne in der bürgerlichen Gesellschaft, die sich wenigstens ab und zu in ihren besseren Abteilungen auch mit ihren Abgründen befasst. Dabei fällt eins auf. Will ich mal vorweg einfach so dahinstellen. Das, was die Leute so als Moral kennen und schätzen, es ist ein guter Wille. Beschäftigt mit so Maximen wie Gemeinsinn, Verantwortlichkeit, Rücksicht, Mitmenschlichkeit, ne, werden jedem noch ein paar andere Begriffe dazu einfallen. Der Witz daran ist, es ist ein guter Wille mit den genannten Inhalten, der aber den Witz an sich hat, dass er in der Regel durch Abwesenheit glänzt. Sondern stattdessen gefordert wird, angemahnt werden muss, ständig beklagt wird, dass davon viel zu wenig in der Welt wäre. Es ist schon lustig im Ausgangspunkt. Die Moral, die sie schätzen, die Leute, die gibt es so gar nicht, oder zumindest viel zu wenig davon. Und das, was es gibt von ihr, das ist in der Regel nichts weiter als das allgemeine Einklagen dieser Maßstäbe, das Beklagen ihrer Abwesenheit. Und lustigerweise hält das kaum jemand für die Wirklichkeit und die tatsächliche Praxis der hochgeschätzten Moral. Fast jedermann in der bürgerlichen Gesellschaft praktiziert das moralische Denken. Aber einen Begriff davon haben die Leute nicht. Würden Sie sich mal darauf einlassen, was Sie da sich zurechtdenken, mit welchen Maximen Sie sich durch die Welt schlagen, müssten Sie an den Widersprüchen und Dummheiten und an den Gemeinheiten des moralischen Bewusstseins merken. Das sage ich einfach mal so vorweg, ich werde es noch überlegen. Würden Sie bemerken, dass das nichts weiter ist als das falsche Selbstbewusstsein von Menschen in einer falschen Gesellschaft. In einer falschen Gesellschaft, die sich auch noch als solche zu erkennen gibt. Und jetzt sage ich mal einfach so, schlicht und einfach dadurch schon, dass sie solches Bewusstsein schafft und offensichtlich braucht. Ein solches Bewusstsein, das mit diesen moralischen Kategorien auf die Welt und zu ihrer Erklärung losgeht. Vielleicht vorab noch eine kleine Warnung. Die vorher so angerissenen Tugenden, Gemeinsinn, Rücksicht, Mitmenschlichkeit, der Christenblatt kommt noch ein bisschen Nächstenliebe mit drauf und so fort. Das halten die Leute für das zwar viel zu wenig Verwirklichte, aber das höchste vorstellbare Gut. Die Umkehrung davon ist natürlich entsprechend hart. Jeder Kritiker der Moral ist für einen moralischen Mensch deshalb ein Unmensch. Wer die zu dieser Gesellschaft gehörigen Ideen des Guten durchnimmt und kritisiert, der ist aber nicht, wie das moralische Denken gleich loslegt, deswegen gleich das Gegenteil von ihr. Und das Gegenteil von ihr ist das zu ihr gehörige Böse. Der die Sache mal durchnimmt und kritisiert und nur ein wenig auf den Begriff bringt, macht halt nur das und macht deswegen noch lange kein Plädoyer für einfach die Umkehrung. Dann wird er die Moral nämlich auch nicht kritisieren. Weil die Umkehrung ist bloß wieder das Spiegelbild von mir selber. Das Böse ist nichts, ohne dass es sich spiegelt an dem, was vorgestellt wird als die Ingredienzen des Guten. Also ist die Umkehrung, einem Kritiker vorzuwerfen, auch blöd, es sei denn, er ist so dumm und ist gar kein Kritiker der Moral, sondern will bloß noch Antimoral propagieren. Gehen wir mal zur Sache, was sie ist, wie sie deshalb funktioniert, wie moralisches Denken geht. These vorweg, wer sie belegen. Wer moralisch denkt und urteilt, der kopiert die Juristen. Es ist schon daran zu sehen, wie er Interessen, das, was Leute tun, wie er daran herangeht. In der Regel ist es die Frage, darf der das? Oder auch, darf ich das? Es ist schon lustig. Es ist die erste und im Übrigen sogar die einzige Frage, die einem moralisch denkenden Menschen einfällt. Es ist überhaupt keine Frage, noch Zweck oder Inhalt des Interesses, das er da gerade wahrnimmt. Das kommt überhaupt nicht vor. Es geht schon davon aus, von einer Vorstellung und von einer Welt, komme ich gleich noch dazu, dass jeder unter der Erlaubnis und Beschränkung von etwas Höherem steht. Er hat gewisse Vorgaben, Regeln, Beschränkungen bei der Verfolgung seines Interesses zu respektieren. Und drum kommt die Frage der Moral ungefähr so daher, drum habe ich gesagt Jurist, wie im Recht der Vergleich von Tat und Genehmigung. Was im Recht passiert als Subsumption unter Paragraphen, passiert vor einem moralischen Denken als Subsumption über Maxime des Anstands der Moral. Wo deshalb bei diesem Denken die Maßstäbe herkommen, ist dann auch gleich kein Rätsel. Die Maßstäbe kommen von dem, was tatsächlich rechtens ist. Wo sollten sie auch sonst herkommen? Sie kommen von dem, was in der bürgerlichen Gesellschaft als Grundmaxime der Ordnung dieser Gesellschaft festgelegt ist. Und da gibt es zwei generelle Prinzipien, auf denen er sich einzurichten hat. Vom Recht her. Das ist die Gültigkeit des Eigentums und das ist der gebotene Respekt vor der Person. Es fällt aber deswegen noch lange nicht wieder von einer falschen Gesellschaft. Ist aber die freiwillige Unterordnung unter die durch die Gewalt gestifteten und gewaltsam aufrechterhaltenen Existenzbedingungen, die ihr Leben. Der moralische Mensch, der hält sich an das, was er muss, also an die Gesetze, an die, wie die Gesellschaft staatlich organisiert ist und wie in ihr die Wege des Zurechtkommens vorgeschrieben sind und deshalb auch von ihm erzwungen werden. Der hält sich dort nicht, weil er ständig dazu gezwungen wird. Dem moralischen Menschen muss man eben nicht dauernd den Polizisten ins Kreuz stellen, der ihn bedroht, ihn bestraft, damit er sich an was hält. Der moralische Mensch, der hält sich an das, weil er im Prinzip diese Sorte Ordnung gebilligt hat. Er hat sie gebilligt, auch wenn den eigenen Interessen dadurch Schranken gesetzt und ihm nicht wenige Opfer abverlangt werden. Das, was ich gerade gesagt habe, die freiwillige Unterordnung als gebilligte Unterordnung unter eine gebilligte Ordnung nimmt nichts davon zurück, dass das, worauf er sich bezieht, Gesetz und Recht, halt die gewaltsame Tour sind, diese Ordnung zu stiften, zu erhalten, weiterzuführen. Recht und Gesetz machen ja ihre Gültigkeit auch überhaupt nicht davon abhängig, ob das moralische Urteil des Bürgers sich ihnen anbequemt oder sich einmal an ihnen stößt. Recht und Gesetz gelten ganz unabhängig davon, was der Mensch sich moralisch zurechtlegt. Aber in der moralischen Betrachtung der Welt ist das Recht in ihnen, im Bürger, als seine Einstellung, seine Billigung der Ordnung präsent. Die Bürger kriegen es so hin, rechtlich Denkende, in der Moral heißt das entsprechende Wort, Rechtschaffende, Träger dieser Ordnung zu sein, Bürger mit einem Rechtsbewusstsein, und zwar einem, der sich gewaschen hat. Das sind dann Leute, die sind dann ganz schnell auch sehr unangenehm. Als solche rechtschaffende Bürger, Träger des Rechts in sich, sind sie nicht nur einverstanden mit der Ordnung, beklagen sich über das eine oder andere zwar schon, da komme ich nur noch drauf, beobachten ihre Taten immer, darf ich das, Hauptsächlich passen diese Figuren aufeinander auf. All und überall beobachten sie, wenn doch diese Muster, darf der das? Und diesem Umstand ist eine Quelle des schlechten Rufs, den Moral ja auch hat. Wer kann schon Moralprediger leiden? Wer kann schon das ständige Angemeiere von irgendwelchen Moralwachteln haben? Guten Menschen, die ihm dauernd belämmern, dass er sich an irgendwas nicht gehalten hat, dass er irgendwo gegen Sitte, Anstand oder sonst irgendein moralisch höheres Gut verstoßen wird. Kann er doch nicht haben. Und zwar aus einem einzigen guten Grund. Weil er selber so einer ist. Er weiß doch selbst ganz genau, was gut und richtig ist. Das muss er sich doch vom anderen nicht erzählen lassen. Also, erster Punkt. Die Maßstäbe des Rechts, mit denen er sich praktisch rumschlagen muss, die ihre Gültigkeit haben, per Gewalt wird durchgesetzt werden und wo sich einer nicht dran hält, mit Gewalt an ihm exekutiert werden. Die Maßstäbe des Rechts hat er in sich als sein Selbstbewusstsein, als sein Rechtsbewusstsein aufgenommen. Es hat seine Folge. Das macht er nicht einfach so, der studiert ja nicht Jura, sondern er fährt praktisch, wie Recht und Gewalt, Lebenswege, Zurechtkommensweisen, Mittel des Vorgehens, Geld, Job haben und so fort, Sozialscheiß und so weiter. Alles als die vorgeschriebene Tour des Zurechtkommens existiert. Das in sich aufgenommen, versubjektiviert, hat ein schönes Ergebnis. Es ist dann gar nicht mehr die außerhalb stehende Gewalt, der man sich beugen muss, sondern indem ich mich dazu stelle, als das sind jetzt meine Maßstäbe, ist das, was das Recht mir abverlangt, wozu es mich zwingt, die Maßstäbe sind dann meine. Schöner Fortschritt. Der Mensch steht dann da und weiß die Maßstäbe des Guten in sich, ist damit selber Richter über Gut und Böse. Das ist dann einer, dessen Gewissen ihm sagt, was gut ist. Haben sich alle Philosophen ziemlich eingehend mit beschäftigt, diese Antwort, und haben den ganzen Krempel als Notwendigkeit darstellen zu wollen. Es ist aber immer bloß eine philosophische Sonne von Hergelein dabei rausgekommen. Die Tour, die ich dort geschildert habe, kommt beim Kant vor als die hochgelobte Freiheit bei der Unterwerfung. Der Kant hat gesagt, wirklich gehorchen tut der Mensch nur den selbst eingesehenen Pflichten und Schranken. Aber dann auch gründlich. Beim Formalismus des Zueigenmachens dieser ganzen Setzungen von Recht und Gesetz bleibt es nicht. Es ist nicht nur ein formales Aufnehmen. Ich habe ja gesagt, ich studiere schon Jura. Dieses Verinnerlichen geht überhaupt nicht ohne eine gründliche Umdeutung der aufgezwungenen Rechtsstellung des Subjekts. Eine Umdeutung mit all ihren Schranken. Und das Lustige ist, in was werden sie umgedeutet? In so etwas wie, so soll es jedenfalls sein, so will es ja die Philosophie immer wieder darstellen, in vernünftige Prinzipien des Zusammenlebens. Also, die Beschränkung der Interessen, die von Recht und Gesetz gegeben ist, werden von der Moral umgedeutet in Beschränkungen der Interessen, damit ein vernünftiges Zusammenleben überhaupt geht. Damit jeder zu den Seinen kommt, die Fortsetzung des Moralisten ist ja ganz klar, und ich zu meinem. Es ist der Gedanke, Ordnung für mich, Klammer auf, in aller Selbstbeschränkung. Dieser Witz, das sich anzutun, das zu lernen, zu übernehmen, sowas geht nicht durch Eintrichtern. Das geht schlicht und einfach durchs Umgehen mit den Bedingungen und den Zwängen des praktischen Lebens. Schauen wir es kurz an. Da ist der Mensch in eine Welt gestellt und gleich definiert als Privatsubjekt und Eigentümer. Freiheit der Person, Gültigkeit des Eigentums. Er ist damit berechtigt, die eine Seite vom Recht, aber auch gezwungen, das ist immer die andere Seite vom Recht, ein Eigeninteresse am Geld zu verfolgen. Er ist nämlich in einer Gesellschaft, in dem nichts geht, in dem ja der schöne Spruch gilt, ohne Moos nichts los. Für jedes solche Interesse, das er in dieser Gesellschaft verfolgen will, ist die Voraussetzung, dass er sich eine Geldquelle erschließt, dass er an Geld kommt. Dieses Interesse annehmen, betätigen, mit den Voraussetzungen, die es dafür gibt. Und da gibt es nur zwei. Entweder er ist Eigentümer, und zwar ein ordentlicher, mit einem Eigentum, was so groß ist, dass es den Namen Kapital verdient. Oder er ist halt die freie Person. Dann hat er bloß ein Eigentum, nämlich sich selbst. Und die einzige mögliche Geldquelle, die er dann hat, das ist der Dienst an fremden Interessen. Arbeiten gehen. Er muss einen finden, der ihn dafür bezahlt, dass er ihm zu Diensten ist. Das jetzt alles aufnehmen, nicht als. So werden die Leute gezwungen, ihre Interessen zu verfolgen. Kein einziges Interesse können sie als solches betätigen. Alles, was sie wollen, alles, was sie interessiert, muss dazu führen, ein Interesse am Gelderwerb, dem Interesse nachzugehen. So lernt der dem Recht Unterworfenen, wie es geht, und lustigerweise lernt er so das Recht schätzen. Warum das? Er stößt auf lauter Interessen, deren Betätigung im Gegensatz zu seinem steht. Wenn er Gelderwerb als Mittel seines Zurechtkommens braucht, dann stößt er auf ein Interesse, das er braucht, das Interesse, ihn zu benutzen. Das aber gar nicht damit zusammenfällt, ihm ein ordentliches Auskommen zu geben. Da, wo er auftaucht, um Geld zu verdienen, ist eine andere Seite vorhanden, die ihn benutzen will, um das eigene Geld zu vermehren. Und dann ist jede gezahlte Mark an den man davon benutzt, eine Kostengröße. Heutzutage ist alles haben bekannt, es wird jeden Tag im Fernsehen ausgeplaudert, was Lohn als Kost ist. Ein Kapital, das die ganze Welt vergleicht, auch in puncto, wer kostet wo was. Wo kriegt man einen IT-Mann, wie billig, in Indien, in Polen oder hier? Wo kriegt man einen Arbeitsmann für 2,50 Euro anstatt 10 Euro und so weiter? Es ist dieser ständig praktizierte Gegensatz, in dem die Leute stehen und nicht erst heute. Trotzdem gehen sie hin und nehmen den Gegensatz nicht als, das haben sie am aufgemacht, sondern das ist ein Mittel für mich. Dort drin muss ich mich halt bewähren. Gott sei Dank darf ich ein Geld verdienen, arbeiten gehen, mein Eigentum verwerten und so weiter. Und nicht nur das, die Fortsetzung leidet gleich. Ja, und wenn die Gegensätze so happig sind, nur ist nicht bloß die von der Arbeit. Jede Lebensregung könnt ihr euch vorstellen. Jeder muss wohnen. Wenn er kein eigenes Haus hat, was ist dann? Er muss mieten. Der Vermieter als moralischer Mensch wird wahrscheinlich sagen, er hat sein Mietshaus nur gebaut, damit Leute drin wohnen können. Nehmt die Dumme beim Wort, werdet ihr euch wundern. Ohne Miete geht das nicht. In Wahrheit hat er es nämlich gebaut, um das Bedürfnis, ein Dach über dem Kopf zu haben, zur Vermehrung seines Geldes zu benutzen. Der nächste Gegensatz. Also eine Welt, in der Interessen ins Recht gesetzt wurden durch die Gewalt, die sich wechselseitig niedermachen, wo, wenn das eine Interesse zum Zuge kommt, das andere daran zu schanden wird. Wo also nicht zufällig, sondern notwendigerweise die Leute tatsächlich darauf angewiesen sind, dass es eine Gewalt gibt, die die Interessen in ihre Schranken weisen. Und zwar in Schranken, die alle darauf verpflichten, dass es wenigstens so weit weitergeht, dass die für die Gemeinschaft im Sinne des Staates und unsere Wirtschaft weiterhin halbwegs funktional bleiben. Wer da wie mit seinen Interessen zum Zuge kommt, ist kein Geheimnis. Das könnt ihr jeden Tag in der Zeitung lesen. Seit 5 Jahren sind die Lohnnebenkosten zu hoch dafür, dass Deutschland wieder hochkommt. Die Leute beim Einkaufen geben zu wenig Geld für den Staat aus. Also der behandelt der Staat die Leute knallhart als Mittel einer Reichtumsvermehrung, an der er sich bedient. Und das kriegen sie dann auch zu spüren. Trotzdem, das ginge alles nicht, wenn der Staat die Interessen nicht wenigstens so weit beschränken würde, dass die Chance weiterhin geht. Also, aus diesem Grund, weil der Mensch mit seinen Interessen auf andere Interessen trifft, die seinen Interessen zu Schande werden lassen und darauf angewiesen ist, dass das andere Interesse in seine Schranken gewiesen wird, fängt er an, das Recht zu schätzen. Er braucht ja den Respekt der anderen Interessen vor ihm, damit er überhaupt zum Zuge kommt. Umgekehrt muss er das den anderen gegenüber auch bringen, den Respekt. Und so wird der Mensch praktisch, ohne großes Theater, ziemlich rechtstreu. Was er dabei leistet, das ist das, was passiert bei diesem Versubjektivieren von Recht und Gewalt, ist eine sehr heftige Umdeutung der ganzen Verhältnisse. Da wird nämlich alles das, womit er befasst ist, mit allen Schranken seines Interesses, mit dem, wie er von anderen benutzt wird, wie er versucht, andere zu benutzen, wird aus der aufgezwungenen Bedingung seiner Existenz, aufgezwungene Bedingung, wird für ihn zum Mittel seiner Interessen. So ist ein Mietrecht eine feine Sache. Weil der Vermieter ja nicht ständig die Miete erhöhen kann, wie er gerade will, da könnte ich ja gerade nicht mehr wohnen. Erhöht er aber die Miete alle Furzlauf so, wie er kann, kann man auch glatt von dem Standpunkt zum Kritiker des Mietrechts werden. Mein Interesse soll doch schließlich auch ein wenig gelten. Aber auf die Kritikpunkte komme ich noch. Also, die aufgezogene Bedingung der Existenz werden zum Mittel fürs Zurechtkommen umgedeutet. Und das ist ein entscheidender Punkt in der moralischen Weltbetrachtung. Nur mit diesem Fehler und nur durch ihn, nur durch diese Umdeutung, Kriegen die Leute es hin, das Recht, dem sie unterworfen sind, sich tatsächlich zu eigen zu machen? Es ist der Weg vom Recht, das praktisch existiert, das an ihm immer wieder exekutiert wird, zum anderen Ding, das moralische, dazugehörige Pendant. Das heißt ja nicht Recht, sondern Gerechtigkeit. Auch total modern. In den Parteien diskutieren sie jetzt, wie man wieder soziale, nicht Recht, sondern Gerechtigkeit neu definieren muss. Gerechtigkeit, merkt man schon an dem Beispiel, ist immer, ich mache mir ein Bild davon, wie die Beschränkung der Interessen so gleichmäßig verteilt ist, dass mein Interesse nicht allzu schlecht bei mir kommt. Aber es unterschreibt, dass alle Interessen beschränkt werden müssen. Der Gerechtigkeitsstandpunkt ist dann ein sehr subjektives Bild dessen, was der Staat von seinem Interesse doch veranstaltet. Ist es jetzt gerecht, dass die Miete alle 2 Jahre bloß 10% erhöht werden darf, oder wie es im Moment gerade geregelt ist, was weiß ich. Ja, einer, der sein Einkommen innerhalb dieser 2 Jahre vielleicht um 20% sinkt, weil er sein Einkommen gerade als Lohnkost dummerweise verdient, dem kommt es vielleicht so vor, dass er meint, so ganz gerecht wäre das nicht. Das kennt ihr alle. Wenn ich bluten muss, wo sind die anderen, die auch bluten müssen? Ich kriege immer weniger und der Vermieter nimmt immer mehr. Ist das gerecht? Naja, der Vermieter sieht es ein wenig anders. Alles wird teurer. Alle machen so Bombengeschäfte. Mit dem scheiß Mietrecht kann ich mein Kapital nicht gescheit verzinsen. Ist das gerecht? Die Fragen sind nicht zu beantworten. Und zwar deshalb, weil sie allesamt falsch sind. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist ein ganz falscher Übergang bei diesen Sachen. Anstatt mal zur Kenntnis zu nehmen, um was es da geht. Nämlich um die Interessen, die sich wechselseitig ausschließen und in einem sehr antagonistischen Widerspruch. Antagonistisch, unauflöslich. Da ist nichts zu vereinbaren, zueinander stehen. Wenn die Sache so betrachtet, dann ist die Frage nach Gerechtigkeit passé. Weil die Interessen nicht über irgendeine Art und Weise gemeinsamer werden. Aber genau das kriegt das moralische Denken hin. Diese Kunst. Gerechtigkeit, allein diese Floskel, die ich jetzt gerade aufgemacht habe, man kann aber andere nehmen, hat einen Inhalt. Und der heißt, Selbstbeschränkung der Interessen, damit sie zusammen bestehen können. Das ist eine Fortsetzung der oben schon anfangenden Umdeutung. Das Recht definiert, erzwingt Interessen und die Mittel ihrer Verfolgung. Ermächtigt sie damit zu ihrer Betätigung. Das Recht ermächtigt den Vermieter, Geld abzuknöpfen vom Mieter. Es ermächtigt den Unternehmer, Arbeiter als Lohnkost zu behandeln. Es ermächtigt auf der anderen Seite aber auch, zum Beispiel Gewerkschaften Tarifkämpfe zu führen und so weiter. Nach der Ermächtigung kommt erst die Beschränkung. Und zwar die Beschränkung auf einen Rahmen und auf eine Reichweite der jeweiligen Interesse, dass sie einem Gesamtinteresse, nämlich dem des kapitalistischen Staates und seiner Wirtschaft, dienlich sind und möglichst bleiben. In der moralischen Version sind alle Maximen und Pflichten dann gefasst als wohltätige Beschränkungen. Und zwar wohltätig allein aus einem einzigen Grund. Weil ansonsten die Interessen, die konfligieren, die antagonistischen, sich wechselseitig vernichten würden. Ein Punkt können wir jetzt schon mal festhalten an der Stelle. Das ist eine Leistung, die das moralische Denken mit diesen drei Schritten hingebracht hat, die hat sich gewaschen. Das merkt man daran, dass die Maxime, die für eine gute Ordnung sorgen sollen, für ein Gemeinwesen, wo jeder zurechtkommt, wo tatsächlich Gemeinschaft statt Gegeneinander sein soll und so fort, dass die Maxime komischerweise immer und überall das Negative von Interessen sind. Sie kommen alle vor als Negation. Rücksicht, anderen nichts antun. Nichts antun, was man selber nicht angetan haben will. Das ist übrigens die von Kant zurückgefließende Fassung des moralischen Imperativs. Also, Rücksicht anstatt den anderen ausnutzen, sein Interesse sich zum Mittel machen und so weiter. Jeder kommt zu seinem, wenn jeder sein Interesse nur beschränkt verfolgt. Da ist auf der anderen Seite tatsächlich das Wissen zugange, wie es um die Interessen bestellt ist, eben als Gegensätzliche. Auf der anderen Seite ein Sollen aufgemacht. Sie sollen sich begrenzt zumindest aufgeben, damit sie als Interessen überhaupt weiter bestehen können. An der Stelle kann man ja schon mal sagen, wäre ja schon mal eine gute Gelegenheit, sich von diesem moralischen Denken abzuseilen. Man müsste jetzt einfach nicht an der Frage weitermachen, ja, wie sollen sie denn dann beschränkt sein? Wie sind sie denn dann gerecht? Wie weit muss denn ich mit meinen Interessen kommen dürfen und was muss der andere dafür in Kauf nehmen? Was muss denn ich alles in Kauf nehmen, damit mein Interesse aber dann als Berechtigtes existiert und so weiter. Man müsste nur mal die Frage stellen, was sind denn das eigentlich für komische Interessen in der Gesellschaft? Was ist denn hier gebacken? Was ist denn hier los, dass die Leute so aufeinander bezogen werden? Dass jedes Interesse, das einer verfolgt, mindestens zwei, drei weitere Adressaten hat, die dabei in den Arsch getreten kriegen. Notwendigerweise. Was ist denn das für eine verrückte Sorte von Gesellschaftskonstruktion? Wenn sich die Frage an der Stelle mal denken würde, sie mal stellen würde, dann wäre es sofort vorbei mit moralischem Denken und den Fortsetzungen, auf die ich da jetzt noch weiter eingehe. Machen wir eine kleine Pause. Wenn es Einwände gibt, Widerspruch, Unklarheit, einfach melden, Leute. Wird unterbrochen, wenn wir das debattiert. Ja, dass Sie so vom Mietrecht ausgehen, das sind schon irgendwo interessante Aspekte, will ich nicht nennen. Aber grundsätzlich würde ich doch sagen, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Wenn ich jemand baut ein Haus, andere können drin wohnen, geben Geld dafür. Die drin wohnen, haben ja nicht das Haus gebaut. Also grundsätzlich finde ich es nicht fragwürdig. Ja, so geht moralisches Denken. Aha, und wie werden Sie dieses moralische Denken? Das ist alles unterstellt, was in der Gesellschaft gang und gäbe ist. Erstens, wohnen können ist eine Frage des Eigentums. Bitte? Wohnen können ist eine Frage des Eigentums. Hm. Häuser gibt es nicht einfach zum drin wohnen. Sondern Häuser gibt es als Geldanlage. Wohnen können ist deshalb eine Funktion dieser Geldanlage. Sofern sie die Geldanlage bedient, das Wohnen, darf es stattfinden. Bedient es die Geldanlage nicht, findet Wohnen nicht statt. Also schon hier ein Punkt, ein ganz kleiner Bereich, richtig gemacht, wo das Interesse... Man muss sagen, wenn Sie sagen, wohnen können, ist eine Funktion der Geldanlage. Das ist einfach falsch. Nur Geld verdienen, Wohnung vermieten und dafür Geld bekommen, ist eine Funktion des Geldwünschens, der Geldanlage. So geht's. Wohnen können ist nicht eine Funktion der Geldanlage, sondern wohnen können kann auch geschehen, ohne dass man sich einmietet. Das heißt, diese verallgemeinerte Formulierung, die wir da tun, ist schlichtweg falsch, nicht tragbar. Geht auch ohne sich einzumieten, die Voraussetzung ist selbst Eigentum haben. Ja. Ja, was auf jeden Fall unterstellt ist, der ganze gesellschaftliche Zusammenhang geht übers Geld. Die Möglichkeit, über 2, 3, 10 Jahre eine Wohnung zu mieten und wenn man dann genug Geld hat, sich selber einzumieten. So, derselbe Punkt, wenn man dann genug Geld hat, wenn also als einer, der nicht mit Eigentum sein Zurechtkommen findet, dann muss man es schaffen, andere zu finden, die einem für den Dienst, den man ihnen leistet, Geld bezahlen. Dann muss man sich auf der Seite schon wieder zum Mittel der Geldvermehrung machen. Und nur in dem Ausmaß, wie man das ist und was dem anderen das wert ist, kommt man überhaupt an die Verfügung über Geld. Und deshalb heutzutage zumindest so schnell kann er mir an den Häusel, wenn er nicht dicke was erbt oder so Vermögen hat. Also, dass alles dem Geld erstmal dienstbar zu sein hat, bevor ein Interesse überhaupt zum Zuge kommt, ist dabei unterstellt. Das moralische Denken nimmt es so auf, als, ja, wenn es doch das Geld ist, dann ist es doch auch gar nicht schlecht, wenn, und jetzt kommen die ganzen Sachen, wenn es dann funktioniert. Wenn doch die Leute, die, wenn schon kein Eigentum, wenigstens einen finden, der ihnen gegen ein paar Gründe ein Loch überlässt. Ja, wenn das alles unterstellt ist, dann ist das gut. Keiner kommt von dem Standpunkt aus nur auf die Idee zu sagen, naja komm, dass es Häuser zum Wohnen gibt, dass es Lebensmittel zum Fressen gibt und Bier zum Saufen. Ist wohl ein Resultat davon, dass sich die Leute das erarbeitet haben. Dass da geschafft worden ist dafür. Nein, weil es ja auch klar ist, es ist ja gar nicht dafür gearbeitet worden. Klar hat die Arbeit stattgefunden, Häuser bauen, Bier brauen und so fort. Aber das war gar nicht ihr Zweck. Die Arbeit hat nur stattgefunden, um Geld zu machen. Dementsprechend sind die Resultate. Das ist alles unterstellt, wenn das moralische Denken die Welt sich zurechtlegt und sagt, naja, so schlecht ist das auch nicht, wenn. Und jetzt kommen lauter trostlose Sachen raus. Es kommen lauter Sachen raus, wenn der Mensch einmal an was kommt. Wenn er mal ein paar Kröten zusammen hat, er kann sich. Da kommen so glorreiche Sachen. Er kann sich heutzutage einen Fernseher und einen Kühlschrank kaufen. Wenn er ein bisschen besser verdient, dann noch ein Auto. So Sachen kommen da raus. Das ist der ganze Witz, das ist die praktische Bildung, wie das Denken geht. Die Gegensätze sind alle mal unterstellt. Und von daher kommt dieses, ja aber, es funktioniert doch zustande. Es ist die Art und Weise. Das wäre eigentlich die Fortsetzung, die passt hier auch ganz gut hinten dran. Wie die Leute den Antagonismus der Interessen bemerken und sich gleich den Beschluss dazu zulegen, sich dem nicht zu stellen, diesen bemerken, sondern gleich auf den Wunsch weiterzugehen, sie mögen, obwohl sie antagonistisch sind, doch zusammengehen. Das ist der Wunsch, der dahinter steht bei dieser moralischen Weltbetrachtung. Lauter Gegensatz. Aber sie müssten doch nicht, sie sollten doch nicht sein. Und es wird in der Welt lauter Zeug gefunden, als an Hoffnungsschimmer und so weiter, dass es eigentlich sein müsste. Und der Witz ist, der Hoffnungsschimmer ist immer ein Deuten auf die tatsächlich existierende Gewalt. Der Hoffnungsschimmer ist immer, dass es doch eine Instanz gibt, die das Bedingungslose, das Hemmungslose Durchsetzen eines Interesses gegen die anderen dann doch letztendlich verhindert. Natürlich gibt es dann bei diesem Wunsch immer noch jede Menge Kritik. Bloß eine gibt es garantiert nimmer. Nämlich Kritik an den feindlichen Interessen, wie sie in der Gesellschaft vorzufinden sind und für die an der Unerträglichkeit, die man dadurch erlebt und erleidet. Und das ist wirklich der Punkt. Es ist an jeder Ecke die Moral mit ihren Maximen. Die Negation des Interesses pur. Soll man mal eine moralische Maxime nennen, eine moralische Kategorie, die in was anderem besteht, als in der puren Negation dessen, das anderes will. So pur und so vollendet ist die Moral übrigens wirklich erst in der kapitalistischen Gesellschaft. Und zwar deshalb, weil in der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt keine Interessen mehr existieren, außer aus Geld bezogene. Also überhaupt keine Interessen mehr, außer denen, die sich in irgendeinem dem Geld geschuldeten Gegensatz bedienen müssen, im Verdanken, sich in ihm austoben. Das Gemeine ist, dass die bürgerliche Gesellschaft, wo dieses Prinzip dermaßen durchgesetzt ist, sogar diese Ecken, wo es nicht darum geht, auch noch moralisch versaut. Wie das geht, komme ich später noch drauf. Es geht über diesen Rechtsstandpunkt, der zu allem und jedem eingenommen wird. Da gibt es nichts mehr, was dem nicht unterworfen wird. Und da werden da die Gegensätze noch aufgemacht. Komme ich später noch drauf. Erstmal bloß zu dem Punkt, du hast jetzt endgültig in der bürgerlichen Gesellschaft. Gibt es einen kleinen Witz, der Nietzsche war ja ein Fuchs. Der war, bevor er philosophiert hat, Altphilologe, hat seine Griechen gekonnt, hat bei denen so ein wenig rumgestöbert. Und da gibt es ja auch so Sachen. Sokrates fragt, nee, Plato fragt Sokrates, wie man sich denn in diesen jenen Situationen anständigerweise behält. Also sowas wie Anstand und so gab es bei den alten Parzeln schon auch. Ja, da gibt es ja diverse Antworten. Die sind so ähnlich wie heute auch. Im Krieg muss der Mann tapfer sein. Die Frau gehört im Haus bewahrt und so fort. Und zwischendrin kommt, lädt der Mensch zum Gastmahl. So soll er großzügig sein mit dem Weine, aber nicht zu großzügig, damit der Gast nicht besoffen nach Hause geht. Ist dem Nietzsche aufgefallen? Heutzutage in dem moralischen Tugendkatalog absolut unvorstellbar. Es ist ja glatt ein Stück praktischer Handhabe, wie man vernünftigerweise mit irgendeinem Theater, was halt stattfindet, umgeht. Da hat sich bei den alten Griechen so ein wenig praktisches Zurechtkommen, praktisches Leben mit anderen Abteilungen, die durchaus den Charakter von heutigen Tugendkatalogen haben, vermischt. Also es sei im Krieg tapfer, ist schon ein Stück der Punkt, dein Interesse gilt noch nichts, du musst dein Interesse zurückstellen, im Krieg geht es halt manchmal aussterben. Muss man dann akzeptieren. Aber das war nicht so durchgesetzt. Zwischendrin kommt halt einfach, und wenn du Gäste hast, machst du nicht zu besoffen, damit sie noch nach Hause kommen. Von einem Tugendkatalog heutzutage überhaupt nichts verloren. Also, andersrum kommt eine weitere wesentliche Fortsetzung, die dann auf deinen Punkt bis hin zu Freundin und Sportverein, das noch mit einschließt. Der Punkt, wo wir jetzt sind, die von der Moral und von der Tugend aufgemachte Beschränkung als Pflicht, als eingesetzte Pflicht, die führt natürlich nicht dazu, dass jetzt lauter Selbstaufopferungsmenschen durch die Gegend sausen. Also Europa ist nicht von tibetanischen Mönchen bevölkert, die jetzt für sich gar nichts mehr wollen. Es ist genau umgekehrt. Das ist der Hammer. mit der moralischen Deutung, die sie jetzt für die Interessensgegensätze haben. Und diese auch als Deutung ihrer eigenen Interessensdurchsetzung haben. Da haben sie jetzt auch einen ganz schönen Hammer sich geschaffen. Die Deutung heißt nämlich, ich habe doch schon lauter Rücksichten genommen. Ich habe doch die Wirkungen meiner Durchsetzung meines Interessens auf andere schon bedacht. Da wird die moralische Pflicht zur Selbstbeschränkung eine einzige Rechtfertigung bis hin zum versuchten zumindest moralischen Durchsetzungsmittel gegen andere Interessen. Also, wie ihr euch was vorstellen könnt. Es gibt, ich habe mich heute nochmal Fernsehhörfunk durchgehört. Ich finde nichts. Wenn einem was einfällt, wäre schön. Es gibt kein einziges Interesse, das jemand anmeldet als ich will, mein Interesse. Es gibt nur Interesse, die vorgeführt werden als eigentlich im Interesse der Gegenseite. Schmeißen Sie in den Betrieb die halbe Belegschaft raus. Manche steht einer auf und sagt, na ist doch klar, wir haben Rationalisierungsmittel, wir haben genug Kapital, unser Börsenwert ist gut genug. Da können wir die Lohnkosten halbieren und unseren Profit verdoppeln. Da merke ich schon, da kriegen Leute das Grinsen. Warum? Jeder weiß, dass das der Witz ist. Was sagen sie aber? Und da grinst keiner komischerweise. Das machen wir, um die andere Hälfte der Arbeitsplätze zu erhalten. Also das Rausschmeißen der Leute, ein einziger Dienst an den Beschäftigten. Komischerweise grinst da niemand. Jeder weiß, übrigens, dass es eine Heuchelei ist. Und es geht so weit, ein Vorgriff auf unser Thema, was wir vielleicht im Jahr nochmal machen wollen. Es haben jetzt renommierte VWL-Professoren vom Weltwirtschaftsinstitut, der Straubhaar von weg, Politikberater soll es sein, haben ihren Gefallen an der alten linken Idee entdeckt, die heißt bedingungsloses Grundeinkommen. Ich will mich jetzt nicht weiter darauf einlassen. Wer sagt, der Staat soll jedem einen Batzen Geld geben, dann haben die Leute eine geregelte Armut und die Kapitalisten spottbillige Arbeiter. In der Begründung kommt doch glatt und dann haben die armen Kapitalisten den moralischen Druck weg, Arbeitsplätze zu schaffen. Da lacht sich keiner schief, das wird in der Zeitung so abgedruckt. Warum? Weil es erstehende Gewohnheit ist inzwischen im moralischen Denken und im moralischen Betrachten der Welt, dass man sein Interesse mit der Moral versucht zum Zuge zu bringen und es mit der Moral vorstellt. Ich will doch gar nicht bloß mein Interesse durchsetzen, sondern ich bin ein moralischer Edelbolzen. Wenn ich ein Interesse habe, dann habe ich schon die andere Seite voll mitbedacht. Dann mache ich es nur, weil ich ja gar nicht bloß mir dienen will, eigentlich mir überhaupt nicht, sondern einer Gemeinsamkeit der Gesellschaft, uns allen. Da wird dieses Subjekt fingiert, was es überhaupt nicht gibt. Und es wird auf der einen Seite dauernd gemacht, auf der anderen Seite dauernd durchschaut. Aber es findet statt, egal von welcher Seite. Wenn eine Gewerkschaft jetzt Lohnforderungen für nächstes Jahr ist, gestern bekannt gegeben worden, sorgt die IG Metall Größenordnung 5%. Arbeitgeber jaulen, nicht mit dem Argument, wo bleibt da unser Profit, sondern wo bleiben da die Arbeitsplätze? Die Gewerkschaft kontert, nicht mit dem Argument, wir brauchen mehr Geld, man kommt sowieso mehr kaum zurecht, sondern Kaufkraft. Was ist das Kaufkraftargument? Das haben sie gedacht, wir wollen doch mehr Lohn. Gar nicht wegen uns. Wegen euch. Es gibt eine Binnennachfrage. Dann haben wir den Lohn und der ist bloß dazu da, euch die Waren zu versilbern, die ihr sonst nicht verkaufen könntet, und dann würdet ihr überhaupt vom Profit machen. Seid uns dankbar. Da merkt man, wie sich in der moralischen Denken die Welt auf den Kopf stellt. Was ist die Alternative? Komisch, oder das zu fragen. Warum brauche ich doch eine Alternative? Die Frage finde ich schon lustig. Also heute sind wir mal blöd. Was auch eine Alternative, wie wir anders blöd sind? Was ist die Alternative zum Geld haben? Ihr Vortrag geht doch nur einzig um das Thema, dass es Geld gibt. Was ist die Alternative dazu? Ach, das ist heute nicht mein Thema, sondern ich will mal vorfinden, wie blöd das moralische Denken ist. Die Ausführungen, die Sulzi sind hier oben herschreiben, Entschuldigung, ich muss mich jetzt ein bisschen aufregen. Das erste dürfen ist, Sie doch, hören auch dazu. Was Sie hier aneinander rein. Und zweitens, gehen alle Ausschreibungen, die Sie letztlich haben, auf das Grundthema zurück. Darf ein Mensch Geld horten, sozusagen? Wenn Sie eine bitte dazu darlegen. Alles, was Sie ausführen, geht auf dieses Grundthema zurück. Ja, die Modalwerbe sagen schon wieder alles. Wenn Sie so anklagen möchten, man kann Sachen differenzieren, man kann sie verändernd anklicken, aber man kann nicht so einen Rundumschlag machen, so wie Sie. Das ist ja total unlogisch, was Sie hier aneinander rein. Bitte. Also, ich finde nicht, dass ich was Unlogisches sage, sondern wie das moralische Denken geht, finde ich ziemlich unlogisch. Deswegen habe ich es so fortgeführt. Ja, dann führen Sie es doch bitte genau besser aus, dass man es auch schöner verstehen kann. Das ist doch eigentlich ein einziges Konglomerat, was Sie hier vortragen. Das moralische Denken hat seine Notwendigkeit zu dieser Dummheit hin. Und da ist der Ausgangspunkt schon wichtig. Es ist das Bedürfnis, eine Gesellschaft, in der lauter Gegensätze existieren, zu verhimmeln in eine wunderbare Gemeinschaftlichkeit. Das ist von oben erwünscht, von unten mitgemacht. Und führt zu, leider Gottes, einer ziemlichen Verblödung der Leute, die dann so durch die Welt tappen. Die können doch nichts mehr auseinanderhalten. Kein Interessengegensatz mehr und nichts. Da werden so Sachen, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, die sind jetzt lustig. Der ist aber der Witz nicht gewesen, dass ich hier Lacher erzeugen wollte. Der Hammer ist, dass das dann ernst gemeinte Argumente werden, dass Leute die Welt dann so betrachten. Die Gewerkschaft hält das Kaufkraftargument nicht für einen guten Witz, um die andere Seite zu übertölpeln, sondern die hält es für eine ökonomisch wesentliche Kategorie, auf die die andere Seite einsteigen müsste, um sich auch einer Gemeinschaftlichkeit zu verpflichten, die heißt unser Standort, wir kommen weiter, Aufschwung, Wirtschaftsweise, Wachstum, Deutschland Nummer 1 in der Welt. Das meinen die alle ein Stück weit ernst, obwohl sie auf der anderen Seite die Heuchelei durchaus durchschauen, weil gleichzeitig soll ja alles Mittel für das eigene Interesse sein. Das ist der Hammer an der Sache. Und wenn Sie sagen, das wäre nicht dem Geld geschuldet, dann sagen Sie es halt, aber fragen Sie mich doch nicht noch eine Alternative. Was hatten die jetzt hier verloren? Es soll doch nichts anderes sein als die Aussage, Sie wissen sowieso nichts Besseres. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen, wenn Sie nichts Besseres wissen. Moment. Ich habe gesagt, ich habe Sie nach einer Alternative zu dem bestehenden System gefragt. Ja. Das ist eine ganz einfache, sachliche Frage. Und ich habe auch gesagt, warum ich das frage. Weil mir scheint, dass Ihr ganzer Vortrag sich auf einen Punkt rückführen lässt. Nämlich, ob jemand die Möglichkeit haben sollte, sich Geld anzusparen. Und damit auch sich selbst... Auf Telefon geredet. Entschuldigen lassen, ich will außen für die Zukunft sich selbst sozusagen eine Art Macht und eine Sicherheit zu garantieren. Darauf, es mag auch andere Folgen haben, das Geld sparen. Auf diesen Punkt scheint mir Ihr Vortrag letztlich, wenn man es Geld sparen. Ja, dann frage ich mich, was diese verschiedenen Aspekte, die Sie so noch nicht mal ich finde es nicht schön, was Sie vortragen. Das kann ich mir vorstellen, dass Sie das nicht schön finden. Ich finde es nicht gut gegliedert. Es ist nicht einfach zu folgen. Ach Gott, haben Sie jetzt mal das Sach zu Ende zu bringen? Um es ein bisschen gewinnbar hier für die Zuhörer zu machen. Was meinten Sie jetzt mit diesem Kaufkraftsache? Könnten Sie noch einmal, ich habe es auch nicht, muss ich jetzt letztens zugeben, ist in der Aufregung nicht ganz verstanden, diese Kaufkraft. Was war jetzt der Punkt? Wer hat das gesagt mit der Kaufkraft? Also gut, wenn Sie es jetzt verstanden haben, nochmal. Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen. Lohnerhöhungen fordert sie, weil sie der Meinung ist, ihr Klientel, die Arbeiter, bräuchten ein wenig mehr Geld. Die andere Seite ist dagegen. Hier tobt sich der Interessensgegensatz wieder aus. Für die andere Seite ist der Lohn eine reine Kost. Die sind interessiert, die Arbeiter so billig wie möglich, so lang wie möglich und 6 Tage in der Woche zu haben. Das steigert ihren Profit. Und jede Mühe mag Lohn, die sie ausgeben, ist eine Schmälerung. Die Gewerkschaft geht jetzt nicht her und sagt, dann muss es halt durchgekämpft werden. Das wäre das Bemerken, hier ist ein Interessensgegensatz zugange und zu den eigenen Interessen kommt man nur, wenn man sie gegen die andere Seite durchsetzen kann und ja, durchsetzen will. Sie kommt daher und kommt daher und sagt, ich will ja gar kein Interesse gegen euch durchsetzen. Ja, ich will ja bloß euer Interesse stellvertretend für euch wahrnehmen. Weil der Lohn hat eine zweite Funktion und die Funktion heißt Kaufen. Und beim Kaufen, was passiert da? Ihr macht Geschäfte. Ja, ich gebe Ihnen in dem Punkt, jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen, sogar recht. Dass die Gewerkschaft damit der Kaufkraft argumentiert, ist ziemlich pervers. Komischerweise finden Sie es aber nicht pervers, wenn der Arbeitgeberverband sagt, wir müssen euch viel weniger bezahlen, damit ihr weiter arbeiten könnt. Das finden Sie nicht pervers, oder? Auch. Ach so, auch. Wieso? Dasselbe Verhältnis einfach umgekehrt. Die zahlen den Leuten überhaupt nicht Lohn, damit die arbeiten können. Die zahlen Lohn bloß, damit sich ihr Geld vermehrt. Weniger Lohn fällt schon zusammen mit Geld vermehren. Weniger Lohn fällt zusammen mit mehr Geld nachher haben. Das Geld muss wieder vermehrt werden. Also ist weniger Lohn überhaupt kein Hindernis, weiter zu rationalisieren, die Leute rauszuschmeißen, umzuziehen nach Ungarn und sonst wo die Leute billiger sind. Genau das, was man doch auch beobachten kann. Erst kriege ich gesagt, 2 Jahre müsst ihr, die nächsten 2 Jahre müsst ihr länger arbeiten, weniger Geld verdienen, Weihnachtsgeld kriegen, Urlaubsgeld kriegen. Das machen sie 2 Jahre, die Kassen klingeln, dann sagt die AOG und jetzt geht es weiter in Ungarn. Da sind sie noch billiger. Als Beschluss unseres Zwists jetzt mal gerade meine Meinung, jetzt mal wirklich als Strich sagen darf. Sie bringen Punkte, die wirklich erwähnt werden müssen, wenn auch ich meine... Die wollte ich nicht erwähnen, und denen wollte ich was zeigen. Aber, jetzt sage ich gerade für mich jetzt als Schluss, es geht, das ist okay, dass Sie es sagen, nur es geht ja nicht um eine Pauschalanklage, sondern was helfen würde, wäre Spielräume aufzuzeigen. Natürlich auch Vorgehen in Interessenvertretungen, aber es geht doch um die Spielräume und nicht um eine Gesamtanklage des Systems. Komisch. Ja. Ich habe jetzt überhaupt keine Anklage gemacht. Das ist lustig. Das ist ein Beispiel für moralisches Denken. Scheißanwerferei. Sonst macht ich gar ich erzähle bloß, wie das Ding funktioniert. Ganz trocken. Ich habe überhaupt nicht gesagt, hier ist alles schuld. Anklage ist immer ein Schuldigen suchen. Moralisches Denken kennt gar nichts anderes. Kaum wird was auf den Begriff gebracht. Ist natürlich unvermeidlich, dass Interessen in der Gesellschaft kritisiert werden. Da sagen Sie nicht, so sind sie, so stehen sie zueinander, sondern sie sagen sofort Anklage. Es ist also sofort die Frage danach, ob hier einer was darf, ob sich einer was rausgenommen hat, was er nicht darf und so weiter. Zeigen Sie die Anklage. Ich brauche keine Anklage machen. Es muss immer eine Moral geben. Sie reden nicht. Ah, so jetzt haben wir es. Ja, natürlich muss es. Also Sie fragen ja nicht mal die Alternative. Sie fragen ja nicht nur nach der Alternative zum Geld, sondern nach der Alternative zur Moral. Richtig, ist mir jetzt auch noch eingefallen. Sie reden grundlos daherstellen, Moral, Geld in Frage und zeigen keine Alternative auf. Also vor 1000 Jahren hätte ich schon jemand hinstellen können und sagen, es soll kein Geld geben, es soll keine Moral geben. Ja, was soll das? Es gibt immer Moral, es gibt immer Geld. Also das immer wollen wir mal da hinstellen. Sie reden grundlos daher, Sie klagen grundlos an, außer dass sind jetzt die letzten beiden. Ja, ist so. Vielleicht ist es ein guter Einwand. Also vielleicht, ich nehme an, dass es Ihnen gelingt, den Gegensatz unserer heutigen Gesellschaft darzustellen zu einer Gesellschaft von 1000 Jahren. Was ist das? Nee, wollen Sie nicht. Ja, bitte eine Alternative. Gehen Sie doch darauf ein, Sie sträuben sich die ganze Zeit, eine Alternative zu nennen. Ja, will ich ja gar nicht, weil ich halte Gesellschaft, die eine Moral braucht, fürs Letzte. Es muss unerstellbar geben. Es ist einfach die Unterstellung, es muss. Darum geht es doch gerade, irgendwie die Gründe aufzuzeigen, die dazu führen, dass es eine Moral geben muss. Und das die ganze Zeit, es muss eine Moral geben. Dann nimm doch mal die Gründe, warum du sie brauchst. Ja, jetzt hast du jetzt behauptet, in diesem Vortrag ging es darum. Es ging doch nur darum, was man für einen Grund hat, warum man immer mit moralischem Denken ankommt. Nämlich um sein eigenes Interesse, immer als das Interesse der Gegenseite aufzuzeigen. Das hat er gerade nochmal schön am Beispiel auch gesagt. Er hat ja die Moral funktioniert. Also er hat ja eben. Die funktioniert und sie ist notwendig, beide Seiten. Also darum geht es doch. Beide Seiten, das ist die Gemeinheit. Darum will ich um Teufel komm raus, paar Alternative zur Moral machen, die ist nämlich wieder eine. Die brauche ich in einer Gesellschaft, wo die Leute ihre Interessen wechselseitig niedermachen, in einer Gesellschaft, wo das nicht stattfindet, da gibt es keine Moral, braucht auch kein Mensch mehr. Dann ist die höchstens noch gut für Witzfilme von gestern. Also das ist jetzt diese Begründung, die hier auch hervorgehoben wird, weil die Menschen gegenseitig sich eventuell mancherorts und vielerorts entgegengesetzte Interessen haben, deswegen gibt es eine Moral. Nicht die Menschen. Ja, dann frage ich mich, was diese These soll. Denn zu allen Zeiten immer kam es dazu, dass es mal. Nicht die Menschen, auch nicht verstanden. Das ist doch eine John Lennon-These, verdammt nochmal. Wenn Sie sagen, wenn es nicht so wäre, dass Menschen, dass es das gibt, dass Menschen entgegengesetzte Interessen haben können, dann bräuchten wir keine Moral. Ja, was ist denn das für ein Argument? Das ist weltfremd, was Sie da sagen. Das ist Wunschdenken. Ganz kurz, ja. Wir haben zum Beispiel. Warte mal, er ist die ganze Zeit am Willen. Vielleicht um aus dieser hitzigen Debatte rauszukommen, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, für die Jungs, irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen. Also, ich verstehe Argumentation im Großen und Ganzen schon, das findet auf hohem Niveau statt, deswegen ist es schwierig, sich da jetzt eine halbe Stunde wirklich so tief reinzudenken. Ich hätte gern. Weil ich in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder über Moral diskutiert. Als ich gesagt habe, bitteschön, ihr beschränkt euch nicht in eurem Interesse. Das kann die Fresse. Und daran krankt die Welt. So, die andere Seite. Die geht durch spiegelbildlich auf die Moral ein. Nämlich, ich habe wohl recht, komm ich zum Besten. Beide Seiten unterhalten sich überhaupt nicht drüber, was jetzt eigentlich los ist. Dir, der die sagen, man will ihnen nichts Besseres zu bieten hast, als die Zukunft des Planeten, lass ihn in Ruhe. Warum gehen wir unten alles kaputt? Da wird vielleicht ein Schuh draus. Wenn die mit ihrer Skambi-Produktion die gesamten Mangrovenküsten in der indonesischen Archipel inzwischen schon fast ruiniert haben, den ich nur den Schluss draus ziehe, Mensch, was fressen mich da eigentlich? Das muss vielleicht ein Zeug sein. Übermäßig bekömmlich kann das nicht sein. Dann könnte ich den Schluss ziehen, welche Interessen sind zu Gang. Die erstens da unten alles in einfach machen. Zweitens, hier die Leute vergiften, wenn sie sich was gönnen wollen. Ob das jetzt Kombi, Egelfleisch, wie es jetzt Zeit heute ist. Im Übrigen, wo der Salat ist, macht er bloß nichts vor. Haben sie neulich euch gebraucht, gehst du Salat kaufen und futtern? Na, fallen die Mücken tot vom Kopf. Also, da wirst du ganz schnell draufkommen, hier sind Interessen zu kommen. Das seid die hier alle auf sich guckbar. Bloß als Material davon. Die Ausgenutzten, in dem Fall vom, das Interesse am Skambi-Futtern bedient, da unten gewaltige Geschäftsinteressen. Übrigens, die stellen sich mir nicht vor, dass sie da unten Einkommensquellen kaputt machen, sondern schaffen. Kannst du überall hören, das wäre eine ganz große Einkommensquelle in Indonesien und wie heißt der Nachbarstaat? Ist ja wurscht. Die Alternative für die Bauern, die ansonsten von BASF schon platt gemacht wurden. Weltbank. Ja. Ich möchte auch noch dazu deinen Also, da kommst du ohne jede Moral aus. Es soll sich jemand beschränken, sich klar machen, was da gespielt wird, wie ihr genutzt werdet für Geschäftsinteressen. Und für was anderes ist die Natur nicht da und für was anderes seid ihr nicht da und zwar zweimal nicht da. Beim Arbeiten nicht da und beim Essen. Das heißt, das reine Material fürs Geschäft. Und wenn auch das kein Argument ist, sich mal die Welt ein wenig anders zurechtzulegen, dann ist einem halt nicht zu helfen. Aber das Argument beschränkt dich mal gefälligst selber, damit nicht alles so ein Berg runter geht. Weißt du, was der Fehler da drin ist? Es bleibt ihm doch sowieso die ganze Zeit nichts anderes übrig. Denn zwar solches Leben, ich bin noch nicht fertig. Sie haben gemerkt, dass Sie schrecken. Sie warten mit Ihrer Rede am Ende und haben... Nee, ich war gar nicht am Ende. Ich halte hier einen Vortrag Sie und Sie sind jetzt am Ende. Es tut mir also, leid, dass die Debatte sich erscheint. Leisten, bitte. Lieber Mann, wir sind arrogant. Also, jetzt haben wir es inzwischen auf die perfide Tour produziert. Jetzt wird der beschränkte Geldbeutel zur Quelle von ganz neuen Geldanlagen und Naturkaputtmachereien und anderes dazugehört. Und ihn dann auch beschränken, verpflichten wollen, für dem, was er tagtäglich an Beschränkungen ständig aufgemacht kriegt, bloß noch eine dazu, und die hat sich aber in einem Punkt gewaschen. Die ist noch von viel höherem Wert. Die ist nämlich gleich die Welt. Der aufmoralische Mensch traut sich dazu gar nicht zu sagen, der Wert so hoch ist, der war mich schon gleich gar nicht interessiert. Sondern als moralischer Mensch sagt er, der ist ja quasi zwingend. Dem armen Mann hast du das Kombi-Essen wirklich verdorben. Das ist der Punkt, wo ich vorher gesagt habe, woran rede ich, da sind nicht so gelitten. Also wenn du noch was, übrigens meine ich jetzt ganz ehrlich, wenn du dem Menschen was beibringen willst und dir selber was klar machen, dann lass diese moralischen Werte, die Leute sollen sich beschränken, damit was klappt, damit was zusammengeht, sausen und guck die Interessen an, die da zugange sind. Und da wirst du ganz schnell feststellen, dass so Sachen wie, es sollen sich die Leute beschränken, die Verbraucher sind schuld, wenn, dass die erstens alle gelogen sind. Zweitens bloß auf Basis von Notwendigkeiten existieren, die Leute gerade aus diesem Geschäftsinteresse aus aufgemacht kriegen. Wer geht denn diesen Scheißdreck kaufen, den sie jetzt als Stinkefleisch und so weiter gemacht hätten, wenn die Leute mit der Not am Geldbeutel ständig gucken müssten, wo sie sparen? dann treten Bundesminister noch auf, rotzfrech, da könnte ich mich über alle reinhauen, und sagen, die Leute sind doch selber schuld, wenn sie für das Fleisch nicht so wenig bezahlen wollen. Aber die ist nicht hingegangen und hat gesagt, okay, als wo wird es verdreifacht und dann wird nur noch gescheites Fleisch gekauft. Also ohne die Kritiker dieser Interessensgegensätze zu werden und den per Gewalt gültig gemachten Interessen, schaffst du weder die Versauung der Welt ab, noch schaffst du ab, dass die Leute, die Gebeutelten dabei sind, dass die, die du anmachst, ihr befördert noch, die auch noch die Vergifteten dazu sind. Also macht einen Übergang, weg von der Moral, beschränkt euch zu, lasst euch die Beschränkungen nicht mehr gefallen. Ihr seid doch mitbeschränkt. Es ist doch nichts Schönes, diese scheiß Kombis zu fressen, die auf die Tour gezogen werden. Ihr kriegt bloß keine anderen mehr. Das ist der Hammer. Völlig so beschränkt wird, dass sie noch halbwegs zurechtkommen. In so einer Gesellschaft ist es notwendig, dass ein Bedürfnis aufkommt, ich sag's mal so, nämlich ein Bedürfnis des Eigentlich. Eigentlich sollte doch die Welt eine harmonische Gemeinsamkeit sein. Und das wird von der Moral aufgemacht und bedient. Da brauchst du einen Missbrauch. Es ist das ständig Entgegensetzen zu dem, was los ist, das Entgegensetzen eines Idealbilds, einer illusorischen Gemeinsamkeit, auf die die Leute allerhöchsten Wert legen. Und jetzt sage ich noch eins dazu, das klingt zwar ein bisschen psychologisch, Wert legen müssen. Weil ohne Kritik kommen diese Sort Gegensätze nicht aus. Mit einer richtigen Kritik fliegen sie in die Luft, da lassen sich die Leute es nicht mehr gefallen. Die Kritik der Moral ist eine andere, da komme ich gleich drauf. Aber erstmal ist das, was ich ausdrücke, das Bedürfnis, in diesen ganzen gegensätzlichen Sauereien, in dieser Lage, in der nur ist, das Bild aufrechtzuerhalten und zu bedienen, dass es doch eigentlich eine schöne Gemeinsamkeit sein könnte. Und das sage ich jetzt illusorisch in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil die Illusion in dem Sinn ist, dass es gar nicht stimmt. Dieses Bild der Gemeinsamkeit existiert in der praktischen Erfahrung von lauter Enttäuschungen. Das ist jetzt verzwickt ausgedrückt gewesen von mir. Es wird ständig enttäuscht. Aber gerade dort drin existiert es weiter. Das ist das Kunststück. Also, Mieter und Vermieter sollten sich verstehen. Kaum trennen sie sich, kracht's. Und jeder sagt nicht, nur ist kein Wunder bei dem Gegensatz, sondern es sollte doch nicht sein. Menschlich könnte man sich doch verstehen. Musste das jetzt wieder sein? Da gibt es dann sogar Krach unter den Eheleuten, wenn sie mit den beiden Parteien sind. Mensch, Alter, jetzt damit die doch nicht so übers Maul fahren müssen. Da muss man doch Krach kriegen. Wenn man übersetzt, das Bedürfnis, es soll doch eine Gemeinsamkeit sein, sogar in eigene Unzulänglichkeiten, in eigentlich menschlichen Schwächen und so weiter, ist die Illusion dieser Gemeinsamkeit, hat also eine praktische Existenz, bloß in einem einzigen Punkt, an der ständigen Erfahrung des Scheiterns. Aber mit der gewaltigen Leistung an den Scheitern des Seins sollen ständig aufrechterhalten. Das ist die Kunst der Moral. Darum wird sie auch von oben runter gepflegt. Da ist es sehr staatsdienlich, sehr, sehr gesellschaftsdienlich. Das ist auch das, wo die Soziologen sie so wunderbar finden. Es ist der Kitt. Und das Kunststück beim moralischen Denken ist, das kannst du 100 Mal am Tag enttäuschen. Die Technik ist immer ins Verhältnis zu einem eigentlich zu setzen, macht es quasi unzerstörbar. Es immunisiert quasi das Denken gegen die praktische Erfahrung. Das ist das ganze Kunststück des moralischen Denkens. Also, von wegen Missbrauch will ich gar nicht sagen, sondern in der Gesellschaft braucht es Moral. Dass sich die Leute halbwegs dort drin geistig, sage ich mal, zurechtfinden. Es wird ihnen ja von oben runter immer vorgemacht, es wäre eine Gemeinsamkeit. Die praktische Erfahrung ist weg brutaler. Dort braucht sehr viel moralisches Denken, um ein eigentlich ständig dagegen aufrechtzuerhalten und aufzurechnen. Sonst muss der Übergang machen. Nämlich den Abbau von wegen der Gemeinsamkeit. Die Feststellung aus der schlechten Erfahrung, na hoppla, das ist ja gar nicht. Was ist denn hier gebacken? Was sind denn hier für Interessen zu gang? Und dann wirst du zum Kritiker dieser Gesellschaft und nicht zum Schönredner. Und die sind schlecht gelitten, die kriegen dann vorgeworfen, naja, die hat so gehört, die hat keine Moral. Ja, Gott sei Dank. Es gibt wenige Flugleute. Also, dieses Kunststück, sich die Welt als ein eigentlich gemeinsames zurechtzulegen, diese Drunkornmissbrauch, das ist eine moralische Autonomie. Das kriegt das bürgerliche Denken selber zusammen mit immer demselben Kunststück, mit einem eigentlich, mit einem es sollte sein. Diese moralische Autonomie hat einen Preis. Die Erfahrung, dass das Gute, wie man es im Kopf hat, dieses Sein sollen, von dem ich geredet habe, dass das nicht in der Welt ist, bleibt halt niemand erspart. Leider wird, wie ich schon gesagt habe, keiner draus klug. Zwei Sachen daraus. Erstens habe ich gerade dargestellt, wieso Sein und Sollen, die zwei Sachen, die auseinanderfallen, Sein als die tägliche Erfahrung, als die Erfahrung, wie die Interessen aufeinander losgehen, sich wechselseitig kaputt machen. Und sollen dieses schöne Bild des Gemeinschaftswerks der Gesellschaft, wie die auseinanderfallen, führt nicht zu Zweifeln am Sollen. Das ist der Punkt, wie es sich immunisiert. Sondern zu einem knallharten, entschiedenen Einfordern des Sollens. Der Übergang nach der anderen Seite wäre auch zu machen. Also das, was sich der moralische Mensch zurechtlegt, als Harmoniebedürfnis und so weiter, in der Welt erfahren, gibt es gar nicht. Immer bloß als Abwesenheit. Block Händler sagen, sondern vergleichen wir einfach mal nicht das Sein mit dem Sollen. Ein Vergleich kannst du sowieso bei zwei Sachen immer bloß erstaunt machen, wenn du beide Sachen für sich bestimmt hast. Also gucken wir uns das Sein an, also wie die Gesellschaft gestrickt ist, was der Inhalt unserer täglichen Erfahrungen sind, nur gucken wir uns das Sollen an, da werden wir schon rauskriegen, was die zwei Sachen miteinander zu tun haben. Und für so, wie ich es jetzt gerade mache. Der macht den Übergang noch der anderen Seite. Nämlich, das Sollen wird eingeklagt. Und das geht so, wie bei dem wir jetzt kommen, wie es auch schon gekommen ist. Anklage. Dem fällt zu dem ganzen Vortrag das Wort Anklage ein. Erinnert ihr euch, ich habe angefangen bei der Versubjektivierung. Hier werden Juristen kopiert. Dem fällt schon nichts ein als Anklagen. Habe ich heute irgendjemand angeklagt? Ja, im moralischen Menschen erscheint das so. Ich habe aber bloß gesagt, was ist. Dem fällt Anklage ein, weil er gar nicht anders denken kann. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die Welt, wie sie ist, ist eigentlich ganz in Ordnung. Mit dem Geld und dem ganzen Scheiß, ja, ein bisschen was Drums gibt es da alleweil. Das mit der Kaufkraft und mit Da hat er ja zugestimmt. Aber im Prinzip ist in Ordnung, wenn sich alle an die moralischen Prinzipien halten dürfen. Wenn jeder seine Pflicht hält, jeder das seine tut, dann müsst doch dem Teufel zugehen, wenn nicht jeder halbwegs das sonst sagt. Was wird aus der Erfahrung des Scheiterns der moralischen Vorstellungen, des Scheiterns der Gemeinsamkeit? Da wird nichts anderes draus als eine Anklage. Die kann von ganz abstrakt bis konkret gehen. Abstrakt geht sie ganz einfach. Da muss irgendjemand was vergeigt haben. Irgendjemand muss daran schuld sein, dass hier was aus dem Ruder gelaufen ist. Und zwar ist das einfach die Regression der eigenen Voraussetzung. Wenn die Welt im Prinzip in Ordnung ist und es kommt darauf an, dass jeder seine Pflicht tut und sich ansonsten zurücknimmt und Rücksicht nimmt. Also Pflicht und Selbstbeschränkung. Als Mittel, dass alles zusammenpasst, dann ist die Erfahrung, dass was nicht mehr passt, notwendigerweise ein Ausdruck von, da haben wir welche schwer gesündigt. Kann jetzt keinen Übergang zur Religion machen. Gesündigt Schuld. Sie haben ihre Pflichten vernachlässigt. Die haben ihre Interessen absolut gesetzt. Die haben anstatt. Ja, die Realität zeigt ja, dass die Welt nicht aus Pflicht und Selbstverzicht besteht, sondern aus Egoismus. Und da liegt ja auch ein Vertrauen. Egoismus ist schon wieder falsch. Falsch? Zum ja. Egoismus verlagert das Ganze. Das verlagert das Ganze in der Einstellung des Menschen. Den Trick hat er auch probiert. Schau mal. Wenn die Opel-Manager hergehen und sagen, es gibt einen großen Konkurrenzkampf auf dem Automarkt. Wissenschaftler sagen, der Automarkt ist zu 20% übersetzt. Hier werden zwei große Firmen die nächsten 15 Jahre sterben müssen. Und jetzt gehen die Opel-Manager hin und sagen, so, da muss die Bochum das zugemacht werden, da müssen die Leute dort runter, da müssen wir dahin verlagern und dorthin. Ist das Egoismus? Es sind Notwendigkeiten des kapitalistischen Systems. Die Konkurrenz geht so. Du kannst das Egoismus nennen, wenn du es in dem Sinn Egoismus nennst. Natürlich schaut ja jeder, dass er überlebt. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig. Da darfst du von mir aus Egoismus sagen, es trifft bloß die Sache nicht richtig. Weil er nichts anderes macht, als den Notwendigkeiten, den Gesetzmäßigkeiten dieses Systems zu folgen. Verstehst, kein Opel-Arbeiter nicht hergehen und nicht sagen, jetzt seid mal nicht so egoistisch, jetzt machen wir in Bochum halt zu, damit die in Finnland weitermachen können. Ich glaube einfach, was, Gegensatz von Egoismus, was das ist? Altruismus. Ja, also nicht an sich denken. Da bist du schon wieder bei der Moral, darum bin ich gegen das Wort Egoismus. Egoismus heißt, der denkt ja bloß an seine Interessen. Und das Gegenteil, Altruismus überhaupt nicht an seine Interessen denken. Und das ist dann gleich wieder vorgeführt, das wäre ein feiner Beitrag zum Gelingen des Ganzen. Kann aber nicht sein. Also die moralischen Kategorien führen auch immer wieder aufs Glatteis. Muss man furchtbar aufpassen, die stehen nämlich immer schon lang für das moralische Weltbild. Ja, und zwar Notwendigkeit einer Konkurrenzgesellschaft, einer kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft, wo alles dem Geldvermehren unterworfen ist. Im Übrigen bis in die Privatsphäre hinein, das sind Übergänge, will ich jetzt, naja, ganz kurz machen vielleicht. Menschen, die alles unter dem Standpunkt betrachten alles, Anklage habt ihr ja vorhin gehört, alles unter dem Standpunkt eines Rechts. Sie sind rechtschaffen, sie tun nichts, was sie nicht dürfen, sie erfüllen ihre Pflichten und haben aber dann das Recht, das von allen anderen zu verlangen. Da wird jede Lebensregung übersetzt in dieses Verhältnis von Recht und Pflicht. Da denkst du manchmal, es gibt nur noch Wahnsinnige auf der Welt. Kehrbruch in Schwaben. keine Sau guckt, ob da Dreck ist oder Blätter auf dem Bürgersteig. Am Samstag ist Kehrwoche. Hätte da einer so Kehrwoche verpasst. Da ist diese Abteilung von Pflicht und Recht. Der, der es machen muss, hat die Pflicht. Und die ganze Nachbarschaft hat ein Recht drauf, dass der mit Besen rumsaust. Nichts Vernünftiges kommt dabei raus, aber manchmal geht es sogar bis vor das Gericht dabei. Das sind die Übersetzungen dieses Grundverhältnisses bis in den Mahn hinein. Manchmal ist es weniger lustig. Da wird aus dem Übergang, dass einer das Recht auf seine Freundin hat, das übel nehmen, dass sie jetzt einen anderen halt auch mal gemacht hat. Kein Verhältnis, was die Leute untereinander eingehen, kriegen sie hin, ohne gleich ein Rechtsverhältnis neu zu basteln. Nicht einmal Sport machen können sie ohne das. Also, weil dieses Verhältnis in der Ökonomie so absolut gesetzt ist, die Voraussetzung von jedem Scheißinteresse bis zu dem Freundin haben, ist das Dienstbarmachen sich am Geld, bringt Leute hervor, die auf der Welt überhaupt nichts mehr betrachten können, ohne ein Verhältnis von Recht und Pflicht aufzumachen. Auch da, wo es ja, ins Absurde geht. Das ist der Preis von diesem Getöbe, was die moralische Denke aufmacht. Die andere Seite ist auch schon angedeutet oder ausgeführt gewesen. Wenn dem so ist, dann ist doch ganz klar, wie die praktische Anwendung der Moral aussieht. Die Beispiele habe ich alle geliefert. Die kann überhaupt nicht anders existieren, kann gar nicht anders angewandt werden, denn als Heuchelei. Es ist notwendig. Es gibt den Vorwurf der Doppelmoral in der bürgerlichen Gesellschaft selber. Der hält sich gar nicht dran, was er immer predigt. Wein predigen und Wasser saufen wäre richtig, umgekehrt ist ein Verbrechen. Es ist aber die Praxis. Meint ihr, der Pfarrer säuft bloß Wasser? Der predigt doch bloß, damit er Wein saufen kann. Ja, jetzt lacht er wieder, das hat ja auch was Lustiges, aber darum erzähle ich es nicht. Der Witz ist, jeder weiß es eigentlich. Jeder weiß es eigentlich. Er ist es aber gewohnt, dass man so ausdrückt. Weil man sich selber immer vorführen will als, nur ich bin ein rechtschaffener Mensch. Alle Welt heuchelt, wer heuchelt nicht? Ich. Umkehrung gibt es ja. Jeder denkt bloß an sich. Bloß ich denke an mich. Also, es ist die übliche Tour. Die Moral ist eine Heuchelei, weil sie notwendigerweise, so wie sie sich die Welt zurechtlegt, verkommen muss, oder gar nicht verkommen muss, praktisch existieren muss, das ist kein Verkommen, das ist ihr Begriff, zur einzigen Forderung, zu einem Anspruch an andere, dass die sich gefälligst dran zu halten haben. Wenn die sich nämlich alles selbst beschränken, na, dann komme ich doch besser zum Zug. Es ist notwendig, die Heuchelei. Der Haken dabei ist bloß, wenn das alle machen, bleibt keiner übrig, der dabei zum Zug kommt. Sie predigen damit wechselweise die Beschränkung der Interessen. Und jetzt macht euch an der Stelle bloß nichts vor, da hört der Spaß ganz schnell auf. Hier gibt es einen Übergang zur Kritik, den ich vorhin angedeutet habe mit, wer ist schuld? Eine Welt, die wahrgenommen wird, als Abweichung von diesem moralischen Standpunkt der Gemeinsamkeit, also die ständige Erfahrung des Scheiterns dieser Maxime, die führt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, da müsste es doch Schuldige geben. Je mehr das Scheitern wahrgenommen wird, desto dringlicher ist, die Schuldigen zu finden, desto dringlicher ist es, dafür zu sorgen, dass keiner mehr seine Pflichten verletzt, dass keiner sich mehr rausnimmt, als er darf. Merkt ihr, wo ich jetzt lang argumentiere? Es sind lauter moralische Menschen bis zur Halskrause und sind alle für den Adolf. Notwendigerweise aus dem moralen Übergang, weil der Faschismus verspricht eins, dass er die Interessen einfach nicht mehr ungezügelt walten lässt. Er nimmt sie an die Staatskontare und sorgt dafür, dass sie auf ihre Nützlichkeit reduziert werden. Es ist ein stringenter Ausfluss dieses moralischen Weltbild, dass man doch einen Führer braucht, der dafür sorgt, dass sich keiner mehr was rausnimmt. Das ist eine logische Konsequenz der Moral. Es ist bloß ein Deuter drauf, wie ungemütlich die ist, aber das wird ja nicht erst im Faschismus, sondern schon beim Straußkerl. Gesagt, Sozialismus oder Barbarei. An dem Thema bist du gerade. Ist zwar ein wenig brutal ausgedrückt, aber es ist was dran. Was du schilderst, ist Fakt. Du musst dir nicht die Welt angucken. Du kannst dir auch die Trümmer für sich angucken. Nie dermaßen gigantisch große Kapitalstöcke und Gewinne, wie heutzutage in der Republik. Niemals so viel Armut dadurch produziert. Jetzt gehst du weiter. In China exponentielles Wachstum. Da kannst du schon wieder sagen, von was? Eben auch hier von beidem. Kapitalakkumulation kriegen sie inzwischen ganz schön hin, dass es nur so kracht. Auf der Welt einiges verkaufen kriegen sie also hin, dass es nur so kracht. 150 von den neuesten Böen können sie gerade bestellen. Und was haben sie in ihrem Land hingekriegt? Sogar Hungertode gibt es inzwischen wieder. In der schönsten kapitalistischen Akkumulation. Was hat der Kapitalismus mit dem Rest der Welt angestellt? Ich will heute nicht groß drüber auslassen. Das war unser letztes Thema. Afrika, Schuldenpolitik und so weiter. Armutsprotektorat Afrika. Ja, das kriegen sie hin. Der moralische Mensch entdeckt jetzt nicht das, wo du jetzt gerade so langsam drauf zugehst. Aha, hier ist offenbar eine Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Akkumulation zugange. Die führt dazu, dass auf der einen Seite ein Reichtum in einem Ausmaß wächst, dass sich die Besitzer fragen, wo soll der Profit für den vielen Reichtum noch herkommen? Also das Kapital quasi zu viel ist, der Reichtum ist fast zu viel für seine Vermehrung, krisenmäßig ist er dann immer wirklich zu viel. Und auf der anderen Seite ein exponentielles Wachstum von Elend. Der moralische Mensch entdeckt aus der Welt, die du jetzt mal so dahinstellen hast, ziemlich traurig. Was entdeckt er? Eine gigantische Welt, die Hilfe braucht. Weil überall was nicht klappt. Da haben sich Staaten in Afrika nicht entwickelt. Und statt Entwicklung haben sie Hunger und Elend. Da merkst du schon, der Stadt, wenn sie es angucken würden, kein Wort dran war. Es ist schon wieder die Weltfassung als Abweichung von einem sein sollen. Wenn sich in Afrika Neger aufmachen, um nur keinen Staat aufzumachen, naja, dann muss irgendwann die Arbeitslosenversicherung und die Reichsärztekammerarbeit denen einzuhalten. Dass das nicht anders ist als ein kapitalistisch ausgenutztes Land mit Leuten, die noch auf den schlechtesten Böden als Elendsgestalten, als ausgemusterte Unbrauchbare zurückbleiben und die Welt nicht mehr interessieren, es sei denn, es besteht die Gefahr, dass sie ihnen AIDS in die Metropolen schleppen. Das ist es, die Wahrheit. Weil sie für die geltenden Interessen zu nichts mehr zu brauchen sind, sind sie ein Verwahrauftrag. Ja, ernst gesprochen, ein Wegschmeißauftrag. Der moralische Mensch, Mann, die Welt braucht Hilfe. Und Betätigungsfelder für sich als moralisches Individuum zuhauf. Jetzt sind wir an dem Punkt, den wollte ich sowieso zum Schluss noch sagen. Aber Weihnachten ist ja nur der richtige Zeitpunkt. Doch das schon wieder was. Kurz elendsmäßig zusammen. Also kurz elendsmäßig, also auf der anderen Seite ist lächerlich, mir ist ja immer eher schlecht. Es passt zusammen. Das Ausmaß, wo Leute Hilfsbedürftigkeit entdecken können, mit einem Bedürfnis, was parallel dazu wächst, des moralischen Menschen. Nämlich, wenn schon das tagtägliche Erfahren des Scheiterns der Gemeinsamkeit auch zunimmt, dann sucht er eine Kompensation dafür. Er fällt, wo es mal gilt, wo man in der Gemeinsamkeit aufgemacht wird, wo tatsächlich egoistische, ich sage jetzt extra in der Moral das Wort, egoistische Interessen gar nichts mehr verloren haben. Und das ist da, wo die Hilfe für die letzten Opfer organisiert wird, ausgebreitet wird, besammelt wird und so weiter. Und dann ist es scheißegal, ob die Stuttgarter Zeitung sagt, unsere Altwohner, die gerade da aus dem Kellerloch geflogen sind, oder in Oberwolter in den drei Dörfern, oder Kerr kommt hier und sagt, ein Pakistan hat das sowieso vernachlässigt. An Weihnachten ist an die staatlich gesetzte Instanz quasi noch zu kommen, wo dieses Kompensationsbedürfnis, jetzt machen wir mal alle auf die ganz große Gemeinsamkeit. Keiner denkt an sich, jeder denkt nur an das Höhere. Nämlich, wir können doch alle zusammen und man muss sich helfen. Das wird dann mal in die Welt gesetzt. Das Höhere hast du dann auf Jesulein und dann ist der moralische Mensch wieder voll zufrieden und am 27. geht es wieder los ins Geschirr. Also das ist die Gemeinheit. Da kriegt, weil so viel Elend angerichtet wird, kriegt das moralische Individuum sogar noch die Unterhaltungswerte geboten, wo die Enttäuschung dann zu kompensieren ist. An 27 Sammelbüchsen, die dreimal am Tag an der Tür klingeln. Und dann im Fernsehen noch an einem Spendencenter und so fort. Das ist nochmal allgemein, weil das ist vorgeführt als die größte Selbstlosigkeit und das Feiern der größten Scheiße, als da ist die Gemeinschaft mal wirklich wahr. Unter dem Stern von Bethlehem halten wir alle zusammen. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da sieht man, wie gemein die Moral ist. Gemein ist er an dem Punkt und nicht an dem Punkt der Heuchelei. Da ist sie viel eher ehrlich. An dem Punkt ist sie gemein, weil sie richtig das inszeniert, wo sie bloß der gegenteilige Abklatsch draus ist. Die Leute sich wechselseitig immer alles kaputt machen müssen, nicht wollen. Darum war mit so einem Menschen verkehrt gelegen. Das ist gar nicht Wollen des Menschen. Wenn ich mich wo einmiet, will ich den Vermieter nicht sein Geschäft kaputt machen. Und ich irgendwie, weil ich mal was geerbt habe, mir Häuser kaufen muss es vermieten, weil mein Geld knapp ist. Dann will ich den Vermieter nicht zwiebeln mit meinem Mietverlohn. Dann will ich bloß, ja das, was mit dem geerbten Geld halt gemacht wird, meine Verzinsung haben. Für den Mieter ist es ein Zwiebeln. Also das sind Notwendigkeiten, das sind Gegeneinander, die sind nicht Resultat eines bösen Willens, sondern Resultat der ökonomischen Notwendigkeiten, die hier mit Gewalt in Gang gesetzt sind und aufrechterhalten werden. Damit gehen die Leute um. Damit praktizieren sie die darin enthaltenen Gegensätze gegeneinander. Und an Weihnachten feiern sie sich alle. Wir sind eine große Gemeinschaft mit dem lieben Jesu, Leute. Naja, und jetzt brechen sie dann an die Weihnachtsfeier auf. Selbst an der geht der Pferdefuß der Moral nie vorbei. Weiß jeder, wenn an Weihnachten in die Familie kommt, bei euch wird mit jetzt kommen, bis was los soll. Selbst da geht schon wieder der Rechtsstandpunkt zu kommen. Wie hat man sich dann zu benehmen? Kann auf die Zehen treten. Sind die Geschenke auch nicht zu klein, sind sie aber auch nicht zu groß. Weil wenn sie zu groß sind, der muss es ja haben und so fort. Der merkt, dass es gibt keine Sphäre, wo der Pferdefuß nicht mitzukommen ist. Das ist, wo das moralische Denken aus selber für die Leute körperlich und geistig ziemlich ungesund ist. Darum würde ich es empfehlen, das aufzuklären, abzuschaffen, und sich zu überlegen, was mit den Interessen los ist und wie man die vielleicht kippt und nicht moralische Soße dazu gibt. Denn bloß wenn die gekippt werden, ist die moralische Soße sowieso erledigt. Wenn die Voraussetzung in den Interessen nicht mehr da ist, hat die Moral ihre Basis verloren. Nicht ihr Recht, ihre wirkliche Basis. Alternative, die du hast. Du hast irgendeinen neuen Elektrohändler. Dann musst du dem sein Interesse bedienen. Das heißt, du musst dich woanders noch mehr einschränken, weil der 20 oder 25% sogar mehr kostet als der Saturn. Kannst du irgendwo anders nicht leisten, damit du an deiner Moral an deinem Elektrohändler praktizierst. Der verkauft dir aber den Scheiß ablos aus einem einzigen Grund, um Kohle zu machen. Und das ist genau dasselbe wie der von Saturn. Übrigens, das sind lauter Sachen, die kannst du in dem modernen Kapitalismus alle wirklich. Mir fällt vor allem natürlich von Saturn, wir fliegen auch mit dem Preis. Kennst du auch Rico? Welchen Sinn machen subversive Handlungen noch, wenn man die Moral jetzt aus dem Vorlass? Sind sie überhaupt gelöst? Ist das subversiv zum Elektrointeressiv? Nee. Subversiv ist es, wenn man zu einem Elektrohändler geht, sich, wie gestern Abend getan, ein CD-Reinigungsgerät holt, was schon offensichtlich gebraucht war. Ja. Und weil ich die Nase voll hatte, habe ich es zurückgebracht und habe gesagt, hier, deinen Scheiß wieder, hab's aber vorher noch gebraucht. Ich weiß nicht, das ist natürlich auch sehr, jetzt wieder moralisch orientiert, egoistisch, ja. Aber auf der anderen Seite. Und dein Gewissen reagiert ja auch schon. Dein Gewissen reagiert ja auch schon. Dein Gewissen reagiert ja auch schon. Gewissen, ja, ich sage auch schon, als kapitalistischer, bestimmter Mensch, ja, das ist falsch, das darfst du nicht, das ist ein Großkonzern betrogen oder du hast generell jemanden betrogen. Ja. Du musst einfach, du musst irgendwo fragen, was du willst. Verstehst du? Ich bin gar nicht in den Vorhinein gehen. Welches Geschäft willst du jetzt bedienen? Bei Garnet Elektrohändler gibt es zwei. Einmal das vom Elektrohändler und das von der Firma, die den Körper gebaut hat, den verkauft, sorry oder sonst was. Die verdienen bei den neuen Elektrohändlern immer noch eine Portion mehr als bei Saturn. Die müssen die nämlich gar nicht so billig beliefern. So, das ist das Einzige, was du zur Auswahl hast. Wenn du dich jetzt fragst, und woran soll das eigentlich was ändern? Außer es liefert mir eines, nämlich eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass ich höhere Gesichtspunkte kenne, als bloß, ich will halt möglichst billig einkaufen, damit ich mit meiner Kohle besser zurechtkomme. Das ist die Bebilderung. Mensch, ich kenne einen höheren Gesichtspunkt, dem bequeme ich mich an, dem werde ich gerecht, ich bin ein besserer Mensch. Zu was anderem ist es nicht gut. Es ändert gar nichts. Also wenn du an den Voraussetzungen was ändern willst, die Interessen, die Gegnung erlauben, ist das alles, wie soll ich denn sagen, vollkommen daneben. Das hat damit gar nichts zu tun, was du da dir überlegst. Ja. Das kann dich überhaupt nicht fungieren. Das Beispiel war vielleicht konkret. Anders gefragt, macht es Sinn, sich generell in der Welt, das ist für das Denken ein gutes Thema, aber das hat auch was mit Moral zu tun, glaube ich. Weil oft, wenn es um unsere Zukunft geht, die kaputte Gebäude ist, wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, erkennt man, dass wir wirklich im Abgrund stehen, ja, in vielerlei Hinsicht. Macht es Sinn, sich irgendwie einzusetzen? Oder ist alles, also haben wir überhaupt eine Möglichkeit, noch irgendwas, weil die Moral wird uns immer vorgehalten, aber die Macht macht mit uns, was sie möchte. Und wir spielen mit aufgrund der moralischen Gesetze. Die soll es dann von dieser Woche komplett fortsetzen. Ich kann nicht mehr jetzt mal hinweisen, das ist ja ziemlich offiziell, das ist schon was. Immer genau auf andersrum. Der Witz ist mit der Moral, ich will es mal überspitzt formulieren, die ist die Ursache und nicht ein Verhinderungsgrund. Weil sich die ganze Menschheit darauf einrichtet, mit dem, was ihr serviert wird, sich einzurichten, das irgendwie gut zu finden, als gemeinschaftsverträglich zu finden. Und alles, was dann tatsächlich passiert, vom Ruinieren der Leute bis zum Ruinieren der Natur, als Abweichung von einem gedachten, eigentlich besseren Zweck betrachten will, kann die Sache ihren Gang gehen. Weil die Leute nämlich Angst dabei gefressen haben und praktizieren. Na, wenn ich ein bisschen was für mich will, wenn mein Interesse irgendwas hergeben soll, dann muss ich erstens mich den Bedingungen anbequemen. Mir nämlich sagen lassen, unter welchen Bedingungen ich arbeiten darf, einkaufen darf und so weiter. Zweitens, wenn ich was meckern will, gibt es nur einen guten Grund zu meckern. Und der muss ganz weit oben sein. Mir passt es nicht, meine Interessen werden zu schon nicht anerkannt. Ist kein Grund in der Gesellschaft, in der keine Sau irgendwas. Aber die Welt wird untergehen, und das ist schon ziemlich weit bei mir so leid. Das darf man, aber warum darf man es? Weil es praktisch kein einziges Interesse, was das anrichtet, tangiert. Das ist nämlich so weit oben, dass das den mit geltenden Interessen auch schon wieder nichts zu tun hat. Da können dann die Herrschaften, die das anrichten, zum Schluss ein Fonds einrichten für Wale, ein Fonds einrichten für Überfischung. Wer ist der größte Tierschützer im Atlantik gegen Überfischung? Findus hast du. Ist kein Witz. Der Nietzsche, nochmal auf den Nietzsche. Wer ist Findus? Findus? Tiefsee, Tiefgefrierfisch. So. Der größte Tiefseegefrierfisch der Fabrik der Welt. Der Nietzsche hat ganz brutal gesagt, das hat er gerade kritisch gemeint, sondern sachlich. Wer Gutes tun will, braucht sehr viel Geld. Wieso? Bill Gates ist der größte Wohltäter der Menschheit. Es gibt keiner, der so viel gestiftet hat für so viel verschiedenes Zeug wie der. Ja, das geht bloß, wenn du Milliarden gerafft hast. Nur siehst moralisch betrachtet, nichts Feineres als Milliarden raffen. Da kann man vielleicht was für die Leute tun. Also du merkst, alles was in dem Höheren ist, du bist immer von den Interessen so weit weg, an deinem höheren Ding, Überleben der Menschheit. Wohlergehen von Negerkindern in Afrika, Zurückdrängen von AIDS und so fort, dass die wirklichen Interessen da immer prinzipiell außen vor bleiben. Weil nämlich die ganzen Argumente, die daraus folgen, nur zu einem gut sind. Nämlich, man muss sich beschränken, man muss zufrieden sein. Man muss halt Vorlieb mit dem nehmen, was auch im Gegensatz der Interessen bleibt und was in den Zusammenbringen der Interessen da noch geht. Dann noch mit der schönen Übersetzung noch, mir geht es immer noch gut. Wenn ich, solange ich noch mal finde, wenn es schlechter geht, ist ja immer noch alles in Ordnung. Und so ist die Selbstbeschränkung, das Mitmachen von der Scheiße, die Gewohnheit der Leute. Und das ist die Freiheit von Geschäft und Gewalt, die alles das anrichtet, was du bemerkst, wo die Welt bergab geht. Richtig. Meine eigenen Interessen zurückschrauben. Richtig. Wenn ich mich jetzt als freier Mensch verstehe und sage, da mache ich nicht mit, bin ich doch beleidigt, weil die ganze Gesellschaft so funktioniert und ich damit doch durch die Macht von bestimmten Gruppen über Politik und so weiter, von uns verzweifelt. Das ist dein tägliches Leben eigentlich. Arbeiten, einkaufen, dein ganzes tägliches Leben, du haust diesen Gesetzmäßigkeiten, ja? Und dann wirst du, wenn du nach dem Höheren suchst, wo sich dann welche dann richten sollen, wirst du in dem Sinn, und das meine ich jetzt gar nicht werden, sondern wirklich als definitionsgemäß, zum Moralprediger. Nämlich, wenn sich die Leute nicht so daneben benehmen würden, wenn sie nicht ihren Interessen so nachgehen würden, dann wäre vieles nicht so schlimm. Da wären noch ein paar Mangrovenwälder da und so weiter. Die Leute in aller Freiheit das, was mit ihnen angestellt wird, zum Inhalt des eigenen Willens machen. Das ist die gigantische Leistung der Moral. Sie sind gar nicht Subjekt von der Scheiße, aber in Gestalt der Moral haben sie die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die an ihnen exerziert werden, zum Inhalt des eigenen Willens gemacht. Und dort drin fühlen sie sich gerade frei. Wie der alte Kant gesagt hat, Pflicht wahrlich sich der Pflicht wahrlich anbequemen, kann nur ein freier Mensch, der die Pflicht zum Inhalt seines eigenen Willens gemacht hat. Da hat er was entdeckt. Der hält es für gut. Der Nietzsche hat auch noch was entdeckt. Du hörst zum Schluss auch. Gerade in seinem Studium bei den alten Griechen hat er viele Sachen entdeckt, die bei denen Gegenstand von Sitte und Moral waren, die überhaupt nichts mit diesem Interesse unterbuttern zu tun haben, sondern in Gestalt dessen gibt ihnen nicht zu viel zu saufen, damit sie anders nach Hause tackeln können. Und da fiel ihm auf. Das, was ich zu Anfang gesagt habe, in der bürgerlichen Moral, ist ja wirklich der Hammer, dass es überhaupt keine Tugend gibt, keine moralische Maxime, die nicht als Gegensatz der Gegensatz zu Interesse ist. Das gibt es gar nicht. Hat er messerscharf drauf geschlossen? Das ist ein komisches Ding. Hier sollen die Leute dauernd ihre Interessen unterdrücken. Ist da ein wenig faul und hat registriert, dass das so ist, dass da die Moral zu gar nichts anderem gut ist. Und hat es genannt, die christliche Verkrüppelung des Menschen. An anderer Stelle hat er wohl gesagt, die Verhausschweine. Also er hat ungefähr so gesagt, wenn wir unsere Interessen dauernd unterdrücken, tun wir uns Gewalt an. Und das steht dem Menschen nicht gut an. Denn es ist die Unterordnung unter etwas uns Fremdes, hat er gesagt, unter eine äußerliche Gewalt. Jetzt hat er den bloßen Übergang gemacht, der ist wieder moralisch, das nur so kracht. Er hat gesagt, wenn das so ist, und kein Schluss auf die Gesellschaft gemacht, dann ist die Gesellschaft wegblöd eingerichtet. Hat er eine Alternative zur Moral entdeckt, was er mich gefragt hat. Und die sieht beim Nietzsche so aus. Der Löwe tötet das Schaf. Also, er hat aus dem Feststellen, dass die Moral die Unterdrückung der Interessen ist, die Umkehrung gemacht. Wenn das dem Menschen nicht gut ansteht, dann mache ich aus dem anderen die Moral. Dann ist das Gegensätzliche der höhere Wert. Das ist das, was dem Menschen gut ansteht. Dann ist der Stärkere, der Berechtigtere, der Löwe tötet das Schaf. Und hat aus dem Gegeneinander ein moralisches Recht gemacht. Und das ist das, was rauskommt bei alternativer Moral. Dafür wurde er von anderen bürgerlichen Moralisten als Zyniker beschimpft. Aber als Zyniker wurde er nicht beschimpft, weil er das Recht rausgemacht hat. Als Zyniker wird er bestimmt, weil er das so gesagt hat. Weil das Recht gilt ja als praktisches. Denn Nietzsche hat es bloß noch mit einer höheren Weihe versorgt. Das ist dann, wenn alle fragt, was hat für alternative Moral. Wenn du auf der Basis der Gesellschaft noch Alternativen suchst für eine Moral, dann muss notwendigerweise sowas Komisches rauskommen. Dann muss man halt dem Gegensätzlichen eine höhere Weihe verpassen. Der Löwe frisst das Schaf. Dann kann es so weitergehen wie bisher. Übrigens, der Moral selber doch gar nichts Fremdes. So erfinderisch musste der Nietzsche auch nicht sein. Es weiß doch jeder, dass Erfolg Recht gibt, oder? Das ist doch ein Bestandteil der Moral. Er hat verdient, was er verdient. Ja, wieso denn eigentlich? Na, weil er den Erfolg so hat, wie er es verdient. Bill Gates ist es eine Sau oder ist ein feiner Max? Erstens, weil er viel stiftet, das hatten wir vorhin. Aber auf den Menschen muss doch was Feines dran sein, wenn er so viel Erfolg hat, oder? Ist doch auch Bestandteil der Moral. Also das hat sich der Nietzsche nicht ganz neu einfallen lassen. Der hat bloß die Seite, die in der Moral immer mit drin ist, als das Höhere verabsolutiert. Die gewöhnliche Moral nimmt das, was mit Erfolg gefeiert wird, das Recht, eigene Interessen dort zu haben, als den niedrigeren Teil der Moral und den Altruismus als den höheren Teil. Der Nietzsche hat es umgedreht. Und deswegen haben sie Zyniker geschimpft. Die Sache noch, ist das ziemlich wurscht. Gut, es war ein schneller Kurs hier. Es ist viel allen vorgeblieben. Es gibt noch Übergänge der Moral, die haben sich nochmal extra gewaschen. Das ist der Umgang des Moralisten dann mit sich selber. wo sie dann Spinner werden und so weiter. Psychologie des bürgerlichen Individuums sind solche Ableitungen noch mit behandelt. Ganz spannend zu lesen, da kommen also Aufklärungen aus in der Sache. Warum haut er dann zu Hause die Mami? Und so weiter. Nicht Thema gewesen, könnt ihr euch aber mal angucken. Ansonsten relativ kurz, fand die Debatte gut. Es gibt nur einiges zum Debattieren. Also wer Interesse daran hat, nächsten Schuh fix, bin am Montag da, können wir es weiter debattieren und vielleicht noch vertiefen. Vielleicht damit gehen wir besser mit um. An dem alten Satz vom Marx, Sozialismus oder Barbarei. Du hast bemerkt, du halt dich dran fest, da ist was einfach dran. Das sieht man heute auf der Welt. Aber oder Barbarei hat er nicht mit sagen wollen, und die geht nicht. Er wollte damit sagen, die wird gemacht. Und das kann man jeden Tag im Fernsehen sehen, wie barbarisch es auf der Welt schon zugeht.